Ein paar Jahre nach dem Mord an William kam ein Mönch namens Thomas von Monmouth nach Norwich und dokumentierte, was die Bewohner über den Ort erzählen. Sie berichteten von dem Mord an dem Jungen. Einige behaupteten, Zeugen davon gewesen zu sein, wie die Juden den Jungen gekreuzigt, ihm Dornen in den Kopf und ein Messer in die Seite gestochen hätten. Die braven Christen von Norwich erzählten also den überlieferten Mord an Jesus nach. Der Mönch veröffentlichte daraufhin eine sogenannte Hagiographie, Leben und Passion des Märtyrers William von Norwich. Um dem Genre der Heiligengeschichte gerecht zu werden und weil er offenbar darauf hoffte, mit der Märtyrergestalt des Jungen einen florierenden Heiligenkult zu erschaffen, zeichnete Thomas von Monmouth Parallelen zwischen Jesus und William. Und er behauptete, er selbst sei von der Heiligen Mutter Gottes in mehreren Erscheinungen beauftragt worden, die Hagiographie zu schreiben. Seine Deutung des Mordes war von Anfang an zutiefst antisemitisch. Aus dem Umstand, dass der Junge rund um das jüdische Pessachfest ermordet worden war, machte er einen rituellen Mord mit der Intention der Juden, Jesus erneut zu töten. Auch wenn nicht einmal der Bischof von Norwich von der Schuld der Juden überzeugt war und später die eigens gebaute Kapelle des heiligen William mangels Spenden verfiel, hatte die Begebenheit nun eine schriftliche Quelle, niedergeschrieben von einem Gottesmann. Dieser Text machte die europaweite Verbreitung der Ritualmordlegende im Mittelalter möglich und verfestigte die Idee, die Juden hätten sich so sehr der Zerstörung des Christentums verschrieben, dass sie die Tötung Jesu ständig rituell wiederholten. Mit dieser Erzählung, die in der Folge immer wieder abgewandelt und örtlich angepasst wurde, erreichte die Antagonisierung einer ganzen Religionsgemeinschaft als Feind des eigenen Messias eine neue Stufe. Ein Schauermärchen für Erwachsene mit katastrophalen Folgen. Aber warum ausgerechnet die Juden?